ihre Bohrmaschinen stundenlang durcharbeiten. Telefonieren, Fernsehen gucken, Radio, Musik ist alles nicht möglich zu dieser Zeit. Es gibt aber auch Tage, die etwas ruhiger sind, wo es einfach möglich ist, auch mal relativ normal in der Wohnung zu leben. Ich weiß aber nie, wann diese Tage sind. Also ich könnte nicht sagen, ich führe morgen um 11.30 Uhr ein Telefongespräch, das wichtig ist, weil ich nicht weiß, ob ich dann mein eigenes Wort verstehe. Und minderst du die Miete und wie sieht es bei den anderen Mietern aus? Ich persönlich minder die Miete schon recht lange und bemühe mich auch weiterhin zu mindern, soweit es der rechtliche Rahmen zulässt. Ich weiß aber von sehr vielen Mietern, dass sie das nicht tun, einfach weil sie... Ja, ich glaube, vielen Mietern ist einfach die rechtliche Dimension nicht klar. Sie trauen sich nicht, sie trauen sich auch nicht, sich zu einer Hausgemeinschaft zusammenzuschließen. Also das habe ich versucht. Ich habe hintenrum gehört, dass dann tatsächlich durchaus auch von Verwalterseite Bedrohungen gekommen sind, irgendwie, dass sie dann erst recht fristlos gekündigt werden. Es findet also keine Mieterorganisation im Haus statt. Viele Mieter mindern nach wie vor die Miete nicht und sind der Meinung, das ist völlig in Ordnung. So, ihnen sind ihre Rechte nicht bewusst. Sie werden sie aber nicht darüber aufgeklärt. Viele Leute bekommen Hartz IV, können sich auch nicht äußern, haben einfach keine Stimme aus verschiedensten Gründen. Und so passiert das hier, was wir von der Initiative Kein IKEA in Altona auch immer gesagt haben. Hier findet eine bewusst gewollte Verdrängung der Mieter statt. Ist schon abzusehen, wie hoch der Mietpreis sein wird nach Abschluss der Umbauarbeiten? Ja, wir haben teilweise Mietumzugsvereinbarungen von der Verwalterfirma bekommen. Ich kann von mir sagen, von meiner Wohnung sagen, dass ich vor den Sanierungsarbeiten ungefähr 7 Euro und ein paar Zerquetschte gezahlt habe und der Mietpreis steigt nach der Sanierung auf 9 Euro und ein paar Zerquetschte. Ich weiß aber auch, mittlerweile gibt es schon Immobilienanzeigen für Wohnungen in diesem Haus. Es gibt auch hier Quadratmeterpreise von 12 Euro. Es wird gesprochen von einem gehobenen Komfort, den ich tatsächlich nicht sehen kann. Ich wohne momentan in einer bereits fertig sanierten Wohnung. Da ist ein Laminatboden drin, der ist schlampig verlegt. Da ist eine billige Raufasertapete drin. Da ist eine ganz schlichte, normale Einbauküche drin und ein Wandschrank. Und das hat jetzt alles keinen gehobenen Komfort. Dann kommt natürlich noch der Blick auf die Elbe, der mögliche Blick auf die Elbe dazu. Oder spielt es dann keine Rolle? Natürlich spielt im Hintergrund die Rolle. Wer hier investiert, macht das selbstverständlich, weil er die Wohnung eben in Bezug auf die Lage, und es ist einfach eine Schnitzellage, höherpreisig vermieten will. Das ist ganz klar so. Im Moment werden die oberen Geschosse, das 12. Stockwerk, wird abgebrochen, um dann dort Penthäuser zu errichten. Es wird auch Eigentumswohnungen einige in diesem Haus geben, was die Mietpreise natürlich auch extrem anzieht. Das ist ganz klar. Wer hier investiert in so ein Gebäude, also es ist ja kein besonders architektonisch schönes Stück, der will ganz klar seine Investorenkarte spielen. Okay, soweit das Interview mit Anna Bergschmidt über die Situation im Forumgebäude. Vielen Dank nochmal, Anna, für die Auskunft, die du uns gegeben hast von hier aus. Vielleicht steigen wir gleich wieder oder führen die Diskussion weiter über Möglichkeiten oder Aussichtslosigkeiten, sich gegen diese Situation zur Wehr zu setzen. Und da möchte ich gleich als einen der Beteiligten von Recht auf Stadt Christoph Dwickel ansprechen. Das Recht auf Stadt-Netzwerk hat sich ja im Zuge verschiedener Aktionen, die in Hamburg anstanden, letztes Jahr gegründet und besteht weiter. Was sind so die aktuellen Themenfelder, die das Recht auf Stadt-Netzwerk bearbeitet? Oha, ja, also hier sitzen ja einige Personen, die in diesem Netzwerk organisiert sind. Es ist eben auch ein Netzwerk, das heißt, es ist der Versuch, die verschiedenen oft sehr kleinteiligen, sehr lokalen Kämpfe in Hamburg und Umgebung zusammenzubringen, gemeinsam Aktionen zu machen, vielleicht auch sowas wie ein gemeinsames Selbstverständnis zu entwickeln. Das ist schon mal erstmal die Sensation, finde ich, dass das gelungen ist, mit einer Parade, die wir im Dezember gemacht haben, mit verschiedenen gemeinsamen Geschichten, unter anderem eben ja, war ja auch die zeitweilige Besetzung des Verbandgebäudes begleitet von Recht auf Stadt-Initiativen. der Geburtstag des Gängeviertels am 22. August, also der Jahrestag der Besetzung, 22. August 2009, wird vom Recht auf Stadtnetzwerk von vielen Initiativen mitbestückt sozusagen. Die werden sich da einmischen in dieses Fest, was da am 21. und 22. August stattfinden wird. Es wird am 4. September wieder ein Schanzenfest hier im Schanzenviertel geben, wo die Ausrichter des Festes, also im Umkreis der Roten Flora, explizit das Recht auf Stadtnetzwerk eingeladen haben, dort sich einzumischen. Und das geschieht jetzt auch. Es gibt da ein gemeinsames Statement, was nächste Woche veröffentlicht wird zum Schanzenfest, zum Thema Repression und zum Thema Recht auf Stadt. Das heißt, es finden einfach an verschiedenen Punkten gemeinsame Aktionen statt. Es haben sich ja aus den anfänglich, würde man sagen, ein Dutzend Initiativen, sind mittlerweile zwei Dutzend Initiativen geworden, sind also immer mehr dazugekommen, die sich da quasi in diesem Slogan Recht auf Stadt wiederfinden. Es gibt neue Arbeitsgruppen, AG Demokratie, wo es um Bürgerbeteiligung geht, AG Mieten, wo es vor allem auch um die Rolle der kommunalen Wohnungsgesellschaften, SAGA und GWG geht. Also da ist sozusagen, wird an vielen Baustellen wird gerade gewerkelt, auch wenn das vielleicht das Recht auf Stadt, die Recht auf Stadtbewegung im Moment in der Öffentlichkeit nicht so wahrnehmbar ist, weil sozusagen die großen Kracher im Moment fehlen, so wie eben die Besetzung des Gängeviertels oder die Besetzung des Frappants, ist mein Eindruck, dass im Hintergrund eine Menge passiert und die Leute sich weiterbilden, sich weiter vernetzen und quasi ihre Positionen schärfen und neue Projekte ausarbeiten. Vielleicht hilft das erstmal so als erste Einschätzung, weiß nicht, ob andere Einschätzungen wir haben. Also vielleicht nochmal auch im Anschluss an das Interview mit Anna Bergschmidt, wo es um das Forum geht. Ähnliche Situationen wird es demnächst in den Esso-Häusern auf der Reeperbahn geben. Das ist auch so ein so klassischer sozialer Wohnungsbau der, glaube ich, noch 60er Jahre oder früher sogar, wo jetzt eben auch eine Totalsanierung geplant ist und das natürlich, wie immer bei solchen Projekten, einhergehen soll mit dem Austausch der Bewohnerschaft, also weg von den Billigheimern hin zu etwas solventeren Mieterinnen und Mietern oder womöglich Beziehern von Eigentumswohnungen. Da gibt es jetzt auch eine Initiative, die sich gebildet hat, obwohl das eben sehr schwer ist, gerade auch mit Leuten, die in prekären Verhältnissen leben, Hartz-IV-Empfänger, migrantische Bewohner, die vielleicht nicht so gut Deutsch kennen, die jetzt irgendwie zu organisieren und dazu zu bringen, nicht alles zu unterschreiben, was dir der Vermieter vorliegt. Also das ist auch so eine Geschichte, die, finde ich, solche Kämpfe sind gestärkt worden durch das Recht auf Stadtnetzwerk, weil plötzlich eben einfach Verbindungen möglich waren, weil man plötzlich die Wege kürzer geworden sind von dem Mieterinneninteresse zur Miethilfeorganisation oder zu einer Öffentlichkeitsarbeit, die einige Leute eben im Netzwerk gut beherrschen. Solche Dinge vernetzen sich heute schneller in Hamburg, ist so mein Gefühl. Das hört sich sehr positiv an. Naja. Also ich sehe das ehrlich. Du siehst es nicht so. Ich sehe das nicht so, nein, aus den Erfahrungen. Ja, aus der Kenntnis einfach, wie es in anderen Städten geht und wie die Entwicklung durch Veränder der Architektur, durch die Machtverhältnisse. Ja, ich wünschte, du hättest recht. Na, ich finde einfach gut, wir sind auch Zeitgenossen und wir werden also auch ich werde versuchen, dass das noch so lange wie möglich anhält, sich dafür einzusetzen. Ich finde, nur um ein Beispiel zu geben, ich war letztens in Berlin und da waren Leute aus Neukölln, mit denen ich da diskutiert habe. Das war so eine Veranstaltung, wo ich was erzählt habe zum Recht auf Stadtnetzwerk unter anderem. Und die kamen dann nachher und meinten, ja, wir haben die Situation in Neukölln ist die, dass das ein Stadtteil ist, das ist ein großer Stadtteil, der gerade sehr offensiv gentrifiziert werden soll. Da gibt es massiv Angebote auch an Künstler, sich dort anzusiedeln, gibt es richtig eine Zwischennutzungsagentur, die es ermöglichen soll, Leerstand quasi mit Künstlern neu zu besetzen. Und die haben zum Beispiel in Neukölln, die gibt es wenig Verbindung zwischen den Stadtteilaktivisten, den Politniks sozusagen, den Linken und Linksradikalen und dieser angesprochenen Künstlerschaft. Und mein Gefühl ist, dass es in Hamburg zumindest nicht mehr möglich ist, sich als Künstler hinzustellen und zu sagen, ach, ich mache doch nur eine kleine Galerie und das ist doch okay und was hat das denn mit Gentrifizierung zu tun? Das ist also schon, sagen wir mal, so ein Bewusstsein dafür gibt, dass man der Diskussion sozusagen nicht entkommt um die eigene Rolle und um die Notwendigkeit, wenn man das denn möchte, sich eben auch mit anderen Leuten ins Benehmen zu setzen, um eventuell den Prozess zu verhindern, der darin besteht, dass die Künstler dann sozusagen die nächsten Opfer der Aufwertung werden, nachdem sie einen Ort, wie in der Neuen Bergstraße ja jahrelang geschehen, interessant machen, belebt machen, da Bilder erzeugen, da entstehen dann Bilder von neuen Szenen, die sich da ansiedelt, das ist alles sehr positiv. Und dann kommt der Investor und macht sozusagen Tabula Rasa, und dann heißt es eben auch für diese Zwischennutzer, dass sie wieder verschwinden müssen. Ich glaube, es gibt mittlerweile in Hamburg ein hohes Bewusstsein darüber, wie diese Prozesse funktionieren, und dazu hat das Recht auf Stadtnetzwerk oder beträgt diese Vernetzung bei, dass solche Diskussionen geführt werden. Aber die Künstler lernen natürlich auch dazu. Zum Beispiel die Gruppe Wir sind woanders, so eine Vereinigung von, glaube ich, 30 verschiedenen Kunstorten, die also kein Bild zu verkaufen haben, sondern Ideen und eben die Umwelt mit zu beeinflussen. Davon sind, glaube ich, die Hälfte gibt es nicht mehr. Also wegen Kündigung, wegen Wegzug, wegen Aussichtslosigkeit. Und ich denke mal, dass die Künstler, die begriffen haben, wie kann ich noch überleben, außer dass ich Hartz IV jetzt beantragen muss, werden sich mit anschließen an diese Möglichkeiten, an die Strategien, dass, wie in Wilhelmsburg und so, also was man so ein bisschen erkennt, wie die Szene sich da gerade entwickelt, also das aufzugreifen und etwas auch Geld verdienen zu können. Und das ist natürlich fatal, also sich einzubringen in diesen Prozess des Kapitals. Also da sehe ich eher, weniger die Verantwortlichkeit zu sich selbst. Was ist das eigentlich, wenn ich Kunst mache? Ne? Oder existieren, jeder muss seine Miete bezahlen. Dann wird man das auch tun und sich da beteiligen und sich nicht hinterfragen. Also in der Hafen City wollte ich eigentlich noch nie eine Ausstellung mitmachen. Ja, wo bleiben die bitte? Also ich sehe eigentlich kaum jemanden, der das... Aber ich denke auch die Künstler, die jetzt zum Beispiel für die IBA arbeiten gerade, ja, also die sind eben auch nicht politisch korrekt. Also die sehen dann eben, okay, ich brauche Kohle, ich kann mein Atelier sonst nicht finanzieren, und dann mache ich das eben. Und ich denke, das ist eben auch der Grund gewesen, weshalb diese ganze Frappant-Besetzung halt gegen die Wand gefahren wurde, weil es einfach... innerhalb des Frappants eben ganz viele gab, die gesagt haben, ist mir eigentlich völlig egal, Hauptsache ich habe meinen Raum. Ja, wir haben es nicht gut genug diskutiert. Also ich denke mal, diese Grundlagen haben gefehlt. Es hätten da wirklich Arbeitsgruppen sich bilden müssen, die das da, also dieses Bewusstsein entwickelt haben. Also auch dann mit der Initiative von Kein Ikea, was zu wenig integriert war. Ja, man hätte ja auch mit Kein Ikea oder auch mit Not in Our Name, man hätte sich ja auch komplett zusammenschließen können. Also Künstler und Anwohner, politisch Aktive. Und das ist nicht es passiert. Es war zu kurz. Wir wollen jetzt ja auch gar nicht... Doch, ich finde das einen wichtigen Punkt ja an der Stelle. Unterbrecht uns, Heiner, wenn du meinst, es führt irgendwie ins Abseits. Ich finde, das ist sozusagen diese Forderung nach politischer Korrektheit oder an jeder Stelle sozusagen wenn das jetzt nur über Moral und über politische Gewissenswürmer funktionieren würde, glaube ich, wird es nicht funktionieren. Ich glaube einfach, die Stärke liegt darin, sich klarzumachen, dass in der Vernetzung man die eigene Position auch stärken kann. Also um mal das Beispiel Victoria Kasane Frappant zu nehmen, ihr werdet ja demnächst, oder seid schon dabei, das weiß ich nicht, Verhandlungen führen müssen, wie man denn eigentlich an diesem Ort verbleibt, da in der Victoria Kasane, ob man da verbleiben kann, ob das Ganze verkauft wird, eine Stadtteilschule wird. Und ja, ihr habt sozusagen nur kurz Zeit, um euch da zu positionieren. Und ich halte ja eine Positionierung für stärker, die sagt, wir sind Teil eines Netzwerks oder eines Zusammenschlusses, einer Transversale zwischen allen möglichen Interessen im Stadtteil und in der Stadt, die quasi Recht auf Stadt so versteht, dass es nicht bloß um Künstlerateliers geht, sondern dass es um verdichtete Unterschiedlichkeit geht. Dass es also alle möglichen Nutzungen, die auf dem freien Immobilienmarkt nicht bestehen können, weil sie das nicht zahlen können, sich im Grunde genommen zusammenschließen müssen und sagen müssen, wir haben ein gemeinsames Interesse an einem Kampf gegen die Maßstäbe des Immobilienmarktes. Ne? Weil es ist eben sowohl der türkische Hochzeitssaal als auch die Fahrradschrauberei oder der Handwerker oder der Teppichhändler und genauso wie die Ateliers oder die jungen selbstständigen Architekten oder wer auch immer, die an der Stelle dann sozusagen temporäre Bündnisse schließen können und daraus eine Position der Stärke erwachsen könnte. Also das finde ich immer die stärkere Position, als sich wechselseitig damit zu behaken, wo man wieder bei welcher IBA oder bei welchem vermeintlichen Identifizierungsprozess auch noch ein paar Kröten abgegriffen hat. Weil das ist übrigens auch klar bei all diesen Projekten, auch IBA und so, die zahlen ja nicht mal gut. Ist ja nicht mehr so, dass du davon leben kannst. Das Gegenteil ist der Fall. Du wirst sehr günstig eingekauft und es wird dann von dir erwartet, dass du sozusagen soziale Zusammenhänge schaffst, dass du belebst und so weiter. Das ist ein ganz schlechter Deal, der dir da angeboten wird. Und mein Gefühl ist, dass das in Hamburg an vielen Punkten erkannt ist und dass viele Leute sich da auch positionieren. Es gab doch letztens diese spanisch-italienische Künstlergruppe, die ganz klar in Berufung auf Not in Our Name gesagt hat, wir gehen nicht zur IBA und machen dieses Spiel nicht mit. Es gibt viele von den Leuten, die im Gängeviertel sind, haben die Erfahrung mit der IBA und an anderen Punkten gemacht und haben gesagt, wir besetzen das jetzt hier, weil wir nicht diese Pionierrolle mehr spielen wollen, sondern weil wir jetzt dahin gehen wollen, wo wir was wollen und wo wir uns einen Schwerpunkt legen wollen, wo wir sozusagen selber Stadtentwicklung machen wollen. Das sind neue Modelle, die jetzt entstehen und dass sie jetzt nicht quasi explosionsartig um sich greifen. Ich glaube, das wusste man auch schon vorher. Das sind die Mühen der Ebene jetzt. Ja, und jetzt ist der Punkt, wo ich intervenieren möchte, nicht um zu widersprechen, sondern um noch einen anderen Blickwinkel einzubringen. Und zwar ist ja inzwischen so ein bisschen der Eindruck entstanden, dass es alles aussichtslos ist. Und da, denke ich, gibt es ja ein paar Beispiele, dass es doch nicht so aussichtslos sein muss. Und als Beispiel fällt mir dazu ein, die Verhinderung, zumindest temporäre Verhinderung der Moorburg-Trasse, die ja schon, man hat sich dann gewöhnt. Ob das nun tatsächlich eine Verhinderung ist, wird sich noch rausstellen. Also es ist ja erstmal auf juristischem Wege erstmal gestoppt worden. Auf juristischem Weg ist auch die Bebauung des Isebeck-Kanals gestoppt worden. Ziemlich heftige Auseinandersetzungen, die da im Eimsbütteler Bezirk geführt wurden. Und da war es zum Beispiel, soweit ich das weiß, einfach die nachhaltige juristische Betreuung von kompetenten Leuten, die teuer bezahlt wurden, dass es dann geklappt hat. Das sind natürlich alles Voraussetzungen, die nicht überall gegeben sind. Interessant in dem Zusammenhang, zum Beispiel Moorburg-Trasse ist ja dann auch so ein Bemühen von Bezirkspolitikern, auch sich unter die Kreativen zu mischen. Also was mir dabei einfällt, ist eben zum Beispiel der Vorschlag, der, glaube ich, von der GRL dann kam, dass die Moorburg-Trasse ja ganz einfach umgeleitet werden könnte, nämlich durch den Schellfischtunnel könnte sie ja durch das Bahnhofsgelände und dann Richtung, wie heißt der Ort, wo das hin muss, irgendwo in der Nähe vom Diebstahl-Bahnhof, Haferweg, glaube ich, da soll es dann angeschlossen werden. Und da sieht man, dass also kreativ sein ist gerade sehr schick. Und manchmal das ein kreativer Vorschlag ist. Ja. Also ich denke, man sieht auf jeden Fall, dass es bestimmte Wellen schlägt und dass es vielleicht nicht ganz so aussichtslos ist. Wo ich jetzt nicht so gut informiert bin, vielleicht wissen da andere im Raum besser Bescheid, wie sieht es eigentlich mit dem Bernhard-Noch-Quartier aus? Das ist irgendwie so in der Schwebe. Tut sich da nicht in der einen Richtung oder in der anderen Richtung was? Oder wer weiß da was? Sitzt jetzt gerade keiner hier von, ne? Also, den letzten Stand weiß ich auch nicht. Es ist halt so, dass die Investoren Köhler und von Wagen dort mit den Bauarbeiten angefangen haben, weil sie auch damit anfangen müssen, sonst verfällt nämlich der Bauantrag. Das heißt, sie fangen an, quasi peu à peu diese Gebäude zu sanieren, haben öffentlich erklärt, dass sie aber gerne das in Kooperation mit Anwohnern und der No-BNQ-Initiative tun wollen würden. Und soweit ich weiß, gibt es aber auf Seiten der No-BNQ-Initiative eher weiter die Bemühung, Kräfte zu sammeln und Mittel zu sammeln, um den Komplex ganz oder teilweise zu übernehmen, aber den ganz genauen Stand weiß ich auch nicht. Okay, jetzt vielleicht nochmal wieder Musik und zwar diesmal von Sun Ra, Friendly Galaxy Number 2. wir steigen wieder in eine Diskussion ein und bauen gerade an dem Thema, welche Möglichkeiten gibt es, welche Optionen gibt es, welche Perspektiven gibt es, sich mit den Entwicklungen, die einen ja auch aus dieser Stadt vertreiben, auseinanderzusetzen. Gibt es überhaupt Möglichkeiten? Die Recht auf Stadt-Bewegung hat da einiges dazu getan, dass die Perspektive nicht ganz so düster wird oder ist. Und ich hoffe, dass es vielleicht noch andere Vorschläge gibt. Was ist eure Meinung dazu? Ja, ich denke, jetzt wäre gleich noch gut daran anzuknüpfen mit der Moorburg-Trasse, ob es da wirklich, wo du die Frage gestellt hast, verhält es sich so oder gibt es da schon irgendwelche anderen Informationen? Ja, ich kann das ja vielleicht mal aufgreifen. Also ich finde, dass gerade das Thema Moorburg-Trasse ist ein sehr gutes Beispiel dafür, aufzuzeigen, wie eigentlich aktuell in Hamburg Bürgerbeteiligung organisiert wird, beziehungsweise welche Vorstellungen zumindest der Senat und die Fachbehörden dazu haben bei der Bürgerbeteiligung. Bei der Moorburg-Trasse, das ist ja ein Verfahren gewesen, da hat die BSU einfach in einem sogenannten vereinfachten Genehmigungsverfahren, was überhaupt keine Bürgerbeteiligung vorsieht, per se, per Gesetz, entschieden, dass die Firma Vattenfall diese Trasse bauen kann, damit sie überhaupt in der Lage sind, das Kohlekraftwerk Moorburg zu installieren. Und dieses vereinfachte Genehmigungsverfahren ist nur dann möglich, wenn festgestellt wird, dass es keine großartigen Umweltveränderungen gibt. Und das hat man auch festgestellt. Man hat also einfach behauptet, dass mit dem Bau der Moorburg-Trasse nur 100 Meter an Grünfläche verändert werden muss. Und deswegen braucht man kein aufwendiges Genehmigungsverfahren, was dann nämlich auch Bürgerbeteiligung vorsieht, durchziehen. Das haben die Initiatoren der Moorburg-Trasse-INI ganz anders gesehen, auch zusammen mit einzelnen Abgeordneten der Bezirksversammlung Altona. Wir haben also die Moorburg-Trasse da mit Informationen gefüttert, die dann dazu geführt haben, dass das Oberverwaltungsgericht entschieden hat, dieses vereinfachte Genehmigungsverfahren ist nicht zulässig. Es muss ein neues und ordentliches Genehmigungsverfahren initiiert werden. Daran arbeitet die BSU jetzt noch. Und das wird auf jeden Fall und hat auch aktuell schon dazu geführt, dass es mit dem Bau des Kohlekraftwerks in Moorburg einige Probleme geben wird, weil ohne diese Fernwärmetrasse ist der Bau so gar nicht durchzuführen. Ne? Also ohne die Ableitung der Wärme geht das gar nicht, weil dann die Elbe viel zu sehr aufgeheizt werden würde und es zu wahrscheinlichen Problemen führen wird. Ich würde ganz gerne einfach die Klammer zu dem IKEA-Verfahren auch da schlagen, weil es auch da geht es ja um Beteiligungsverfahren. Es ist halt so, IKEA baut an einer Stelle, wo es auch eine gesetzliche Bestimmung zu gibt, einen Bebauungsplan. Und das, was IKEA vorhat, und kann man sogar noch weiter ausholen, das, was da jetzt steht, steht da nur mit Ausnahmegenehmigung. Und das, was IKEA vorhat, das lässt der Bebauungsplan nicht mal im Ansatz zu. Nicht mal im Ansatz. Das ist eigentlich ein völlig ungesetzlicher Zustand. Und das ist auch ein Punkt, mit dem wir uns in der Kommunalpolitik zumindest als Linke auseinandersetzen, dass wir sagen, also es muss da wirklich ein geordnetes, also irgendwie ein geordnetes Verfahren, was dann auch vorsieht, dass die Anwohner und die Öffentlichkeit wirklich beteiligt wird an diesem Verfahren. Denn das was da hin soll, das darf da eigentlich gar nicht stehen. Das kann man an vielen Beispielen festmachen. Also aktuell habt ihr das ja vielleicht mitgekriegt, es gibt so eine nette Präsentation im Internet, nette mal so in Anführungsstrichen gesetzt, dass es überhaupt keine Probleme gibt, wenn da Autos mit dem zusätzlichen Autoverkehr. Und da sind ein paar Sachen drin, die sind in der Öffentlichkeit überhaupt nicht bekannt. Nämlich zum Beispiel den Umbau der Jessenstraße und der Luise-Schröder-Straße mit einspurigem Gegenverkehr. was dazu führen wird, dass es also einen Dauerstau geben wird, dass die Autos also gar nicht zu IKEA rankommen. Dann, was der Bebauungsplan ganz ausdrücklich ausschließt, ist zum Beispiel der Durchgang zwischen dem Lawitzweg und der großen Bergstraße, der muss erhalten bleiben. Der darf nicht geschlossen werden. Wenn man sich die Simulation anguckt, die Verkehrssimulation, der ist geschlossen dauerhaft. Da ist jetzt der Turm, wo die Autos rauffahren. Das ist eigentlich ein Verstoß gegen die gesetzlichen Bestimmungen, aber das juckt die anderen Politiker eigentlich gar nicht. Aber die Öffentlichkeit juckt es auch nicht, weil man sagt, naja, was Gesetze, ne, die kann man ja jederzeit verändern oder so. Und mich irritiert das schon in vielen Punkten, weil ich denke, das muss man immer mehr auch in die Öffentlichkeit reintragen. Da muss es dann schon irgendwie ein sinnvolles Beteiligungsverfahren geben, dass solche Sachen einfach nicht passieren dürfen, weil sie ja auch entscheidend dafür sind, ob sowas überhaupt funktionieren kann. Und ich glaube nicht, wenn man sich die Verkehrssimulation zum Beispiel ansieht, dass das auch nur ansatzweise funktionieren kann mit dem Pkw-Verkehr. Das kann überhaupt nicht hinhauen. Es wird auch nie hinhauen. Und um nochmal den Schluss zu der Moorburg-Trasse, also diese Idee, jetzt diese Fernwärmetrasse vielleicht an einer anderen Stelle durch die Elbe zu hauen, neben dem Elbtunnel oder so, dann noch eine Trasse da durchzuziehen und dann durch den Schäfelstunnel zu ziehen, das ist also irgendwie ein Scherz, glaube ich, ne, weil das wird nicht funktionieren. Die Bezirksversammlung findet das aber ganz toll. Da ist der politische Hintergrund aber, glaube ich, ein anderer, ne, weil in Altona gibt es eine schwarz-grüne Koalition und die versuchen mit aller Macht, also etwas liberalere Größen in der BSU dazu zu zwingen, möglichst schnell alle Schweinereien, die man noch so auf der Platte hat, auch durchzusetzen. Ne? Und daher kommt dieser Vorschlag, den Schäfisch-Tunnel zu nutzen. Ne? Dass das gar nicht funktionieren kann, ist ja ziemlich klar. Also es gibt noch gar keine vernünftige Planung mit Straßenplanung und so eine Fernwärmetrasse kann man sowieso nur unter Straßen verlegen. Und also das wird sowieso noch ewige Zeit dauern und der Schäfisch-Tunnel, weiß ich nicht, ob der dafür geeignet ist, ich kenne ihn zu wenig, aber ich glaube nicht, dass das wirklich eine ernsthafte Überlegung ist, sondern einfach nur ist man Gag und man hat im Bezirk halt, da gibt es ja immer so Whistleblower oder so, die dann die Ideen haben, wo könnte man denn die Fernwärmetrasse anders hin verlegen, ne? Was da zum Beispiel, also wenn man den Schäfelstunnel nehmen würde, ist ein kleines Problem, haben mir jedenfalls die Leute von der Moorburg-Trasse erzählt. Ein Problem ist zum Beispiel, es gibt einen großen Abzweiger nach Altona rein und nach St. Pauli und der müsste dann vom Altona Bahnhof durch den bewohnten Stadtteil durchgezogen werden, an die Holzenstraße rein. Das kann man sich ja irgendwie jetzt noch nicht so richtig vorstellen. Also das ist irgendwie auch unausgegorener Quark, aber es gelingt wahrscheinlich immer dann in der Öffentlichkeit sowas zu produzieren. Wir tun ja was und wir machen uns ganz viele Gedanken, aber eigentlich passiert da gar nichts und man wartet nur, welcher Investor wird jetzt da wieder einsteigen. Das ist jedenfalls häufig mein Eindruck. Ja. Und wie ernst ist dann zu nehmen, was jetzt in der Presse kam, dass der Bauvorbescheid ja durch sei? Für IKEA, also der ist durch. Aber da muss man halt gucken, was jetzt im Einzelnen an Auflagen da tatsächlich drin ist. Also das formale Verfahren ist ja so, wenn jemand vorhat, was zu bauen, und IKEA hat ja vor, in der großen Bergstraße zu bauen, da fragt man erstmal, kann man das, was man da machen will, überhaupt machen? Und wie denkt nicht die Politik, sondern wie denkt die Verwaltung darüber? Und dann stellt man einen sogenannten Bauvorbescheidsantrag, das hat IKEA gemacht. Und aus der Presse zu entnehmen aktuell ist ja, dass nicht in allen Bereichen diese Fragen, die IKEA da gestellt hat, auch positiv beantwortet worden sind. Also es geht um die Fassadengestaltung, das ist unklar, dann die Verkehrsgeschichte, das ist unklar, da soll IKEA wohl noch im Beutel hüpfen. Und die Frage ist jetzt erstmal, denke ich, also was ist da im Einzelnen drin, das soll so ein 21-Seiten-Papier sein, das wird uns hoffentlich bald demnächst zugehen und das ist natürlich dann auch, muss auch veröffentlicht werden, nach meiner Einschätzung jedenfalls. Und dann muss man darüber diskutieren, ne? Was hat IKEA vor, weil vorher konnte man das nicht diskutieren, weil da gab es ja dann so einen Persönlichkeitsschutz und so oder so einen Firmenschutz. Also keiner weiß eigentlich in der Öffentlichkeit, außer den Abgeordneten selber, was IKEA da tatsächlich plant. Sie halten ja auch in Ihren öffentlichen Veranstaltungen damit in der Berg, was Sie eigentlich genau vorhaben, ne, wie Sie sich das vorstellen, was weiß ich, 30 Meter hohe Flatterdinger und so, da mit Werbung und all so ein Scheiß, ne, und bis 22 Uhr geöffnet und an Samstag bis 23 Uhr und all so eine Geschichten. Das kommunizieren Sie ja in der Öffentlichkeit gar nicht, aber das müssen Sie jetzt kommunizieren, weil der Bauvorbescheid jetzt ergangen ist. Warum ist der eigentlich erst so spät gekommen, der Bauvorbescheid? Der sollte doch ja, weil es eine Auseinandersetzung gab mit dem, also das, der Zusammenhang ist dann der, wenn jemand vorhat, irgendwo was neu zu bauen, dann haben alle Nachbarn, das sind natürlich dann nur diejenigen, die da auch Eigentum haben, also Grundbesitz haben, ein Einspruchsrecht. Also IKEA überschreitet da zum Beispiel Baugrenzen, ne? Die sind nach der Hamburger Bauordnung nicht zulässig. Das ist im Zusammenhang mit dem Forum dann interessant. Ne? Da wollen sie also, dass das Gebäude direkt neben das Forumsgebäude setzen. Und das ist eigentlich rechtlich gar nicht möglich, baurechtlich. Und die Eigentümer des Forums haben da auch gegen protestiert und haben gesagt, also von uns, wir werden uns dagegen wehren und entsprechend Schadensersatz. Und dann hat man fast ein halbes Jahr verhandelt, ne, und sich jetzt geeinigt darauf, also dass die Forumsbetreiber haben sich jetzt mit IKEA geeinigt und kriegen irgendwie, ich weiß nicht, was die für Geld kriegen, den Vertrag selber kenne ich nicht, aber die haben sich so geeinigt, dass der Forumseigentümer keine Einwendungen mehr hat gegen einen Bau. Aber das Geld ist jetzt von IKEA dann sozusagen gekommen und nicht von der Stadt. Das ist nicht so klar, das weiß man nicht. Also ich weiß es jedenfalls nicht. Ich habe da noch nichts Schriftliches zu gesehen, ne? Das weiß ich nicht. IKEA bestimmt nicht. Aber und das hat es dann überhaupt erst möglich gemacht, weil wenn dieser Einwand weiter bestanden hätte, hätte die Stadt keinen Bauvorbescheid erlassen können. Ne? Weil das geht dann nur, wenn es keine Einwendung mehr gibt. Also aber als normaler Anwohner kann man natürlich nicht einwenden. Also im Grunde ist nochmal extra Geld geflossen, ne? Damit der Bauvorbescheid dann auch durchging. Mhm. Ja. Also soweit ich informiert bin, ist es ja so, dass die Forum-Eigner, die aktuellen Forum-Eigner, das soll ja jetzt neues Forum Altona heißen, das Ehepaar Alfeld-Knottke aus Wuppertal, die haben ja zumindest nach Aussage, die wir gehört haben bei einem Treffen mit im Forum-Gebäude, den letzten Kredit der HSH-Nordbank in Höhe von 50 Millionen bekommen. Einmal das war eine Voraussetzung, dass es da irgendwie zum Umbau kommen kann. Und es gibt ja jetzt, soweit ich weiß, eine kleine Anfrage von der linken Bürgerschaftsfraktion, wie viel Sanierungsgelder denn die beiden bekommen haben, um ihr Gebäude so mäßig umzubauen, wie sie es gerade tun. Also wenn man davor steht, sieht man, dass es noch lange nicht fertig ist. Das Erdgeschoss ist schon soweit fertig. Also da wird nächste Woche dann ordentlich der Konsum losgehen. Da wird Edeka ist dann drin, Aldi ist drin, der Drogeriemarkt ist drin. Ein Mac-Shop ist jetzt auch drin. Ein Mac-Shop, ja, ist aus der Gärtnerstraße dahin gezogen. Fehlt noch ein bisschen die Klientel. Ja, sieht so aus. Und Joe's Pizza Service ist auch schon da. Bisschen, und Ali nicht zu vergessen. Ja, wir wollen jetzt hier keine Namen nennen. Wir wollen hier keine Namen nennen, aber nur so als allgemeine Information. Es gibt einen kleinen Zeitungskiosk, der auch Tabak verkauft. Und der hat einen Sondermietvertrag. Und der Sondermietvertrag sieht vor, dass er 1240 Euro für 17 Quadratmeter zahlen muss. Ein stolzer Preis. Und wie wir dann irgendwann erfahren haben, nachdem wir jahrelang Nachbarn waren zu ihm, hat er auch während der Leerstandsphase 50 Euro pro Quadratmeter bezahlen müssen. Also da bleibt kein Auge trocken, so wie das scheint. Und gut, das ist also die Situation, wie sie sich im Moment darstellt. Welche Möglichkeiten gibt es? Ja, vielleicht gibt es die Möglichkeit, IKEA einfach über so eine gewisse kommerzielle Intelligenz davon zu überzeugen, zieht doch da nicht hin. Es gibt ja Argumente dafür. Vielleicht können wir uns da nochmal drüber austauschen. Vielleicht wollen wir nochmal den IKEA-Song spielen, den Scroller mit. Ja, von Zerstörer. Kannst du was dazu sagen? Ja, das ist eigentlich ein Lied von Zerstörer, der im Frappant gearbeitet hat. Der hatte da auch einen Raum. Der hat jetzt auch gerade keinen Raum mehr. So wie auch Feuerlöscher TV keinen Raum mehr hat. und vielleicht auch ja, Judith ja auch keinen Raum mehr hat. Das muss man ja auch nochmal klären. Frappant ist ja jetzt auch nicht 100% frappant. Da sind ja eine ganze Menge auch gar nicht mitgegangen, ne? Muss man mal sagen. Und einer von denen, der auch nicht mitgegangen ist, hat eben dieses Lied komponiert, eben in der Zeit, als wir uns sozusagen auch mal ein bisschen zusammengerauft hatten, um ein bisschen ja, gegen IKEA Aktion zu machen. Und ja, spiel doch einfach mal. Ja, wie auch der Song genau hieß. Scrolling, vielleicht kannst du das noch sagen. Ah, du hast jetzt gerade irgendwas im Mund. Die Sonne. Die Sonne. Okay. Warum auch immer, ne? Warum auch immer. Ich wollte jetzt noch mal ein bisschen intervenieren in der Gestalt, dass ich, da ich weiß, dass Christoph Twickel bald nicht mehr unter uns weilen soll. Naja, zumindest nicht in diesem Raum. So war das jetzt gemeint, Entschuldigung. So zynisch wollte ich jetzt nicht sein. Ich wollte jetzt auch nicht weiter zynisch sein, auch wenn das vielleicht so ankommt. Aber einfach so als freundschaftliche Kritik an das Recht auf Stadtnetzwerk ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher, sich das Gängeviertel einzusetzen, als für das, als sich gegen IKEA zur Wehr zu setzen. Also das ist. Hattest du den Eindruck, dass das so war oder dass es das so geschehen ist? Ja, ich hatte den Eindruck, dass das Gängeviertel eigentlich, ja gut, es war besser vorbereitet und hatte ja auch eine mediale Präsenz, klar. Und gleichzeitig werden da natürlich auch so ein bisschen die kleinbürgerliche Klientel einfacher angesprochen, einfach von dem Zuschnitt der Gebäude, von dem Auftreten der Künstler. Also da fühlt man sich ja irgendwie an Schwiegertochter und Sohn erinnert und vielleicht auch dann die Tochter und die Enkel. Und von mir aus auch noch. Trotzdem ist ja gleichzeitig die Frage, was wird aus dem Gängeviertel, wenn es denn nun umgebaut wird? Kann sein, dass es was Vergleichbares wie die Sophiensäle in Berlin gibt. Was hat sich denn da gelohnt? Ja, das sind jetzt zwei verschiedene Fragen. Ja, klar. Einmal finde ich, ist das Gängeviertel zumindest was das Recht auf Stadtnetzwerk angeht, einfach ein, wie soll man sagen, ein Teil dieses Netzwerkes. Und mein Eindruck ist jetzt auch nicht gewesen, dass das Netzwerk irgendwie da gesagt hat, IKEA ist frappant, ist ja so bäh und Gängeviertel ist ja so niedlich. Das ist ja eher so ein bisschen die mediale und auch ein Stück weit die bürgerliche Wahrnehmung des Ganzen. Was aber, du hast es ja schon angesprochen, das Gängeviertel ist ja eigentlich ganz interessant. Das Gängeviertel, was ja im Grunde genommen ein Arbeiter-Ghetto, Hafenarbeiter-Ghetto war, was sozusagen für subprekäre Wohnen und Lebensverhältnisse steht, also für Elend, Armut und all den damit verbundenen Folgen, Krankheiten und so weiter, gilt jetzt sozusagen als Kleinod. Man kann sich da auch einiges vorstellen, wenn man da so reinkommt, diese Kleinteiligkeit und so weiter, aber de facto ist es eben eigentlich historisch gesehen, im Unterschied zum Frappant, ein Elendsviertel gewesen, während das Frappant sozusagen das Wohlstandsversprechen der späten 60er Jahre war. Also diese Vorstellung, dass überall so der kleinbürgerliche Mittelstand lebt und einkaufen und saunen geht und für die jungen Menschen gibt es dann oben eine Diskothek und so weiter. So war ja das Frappant Anfang der 70er Jahre als sozusagen Landmark-Projekt jener Zeit. Und gerade dieses sozusagen verkommene, verwahrloste Wohlstandsversprechen lädt dann so einen Hass und so eine Abneigung auf sich. Also mir scheint das eher so ein Prozess zu sein, dass gerade auch die alten Leute im Viertel dieses Frappant hassen, weil es auch so ein bisschen die eigene verloren gegangene Vergangenheit ist, so, ne? Die Kommune, die Stadt, der Staat, der sich rauszieht aus sowas und das dann irgendwie quasi verkommt und man will dann da unbedingt, man will das dann unbedingt weg von der Linse haben eigentlich, während das Gängeviertel historisch so weit weg ist, dass man es jetzt wieder niedlich finden kann. Also das ist naja, etwas feuilletonistisch ausgedrückt, aber ja. Und die Gängeviertel-Leute selber haben übrigens gar nicht den Eindruck, dass, wenn du mit denen sprichst, dass sie jetzt sozusagen die Darlings des Recht auf Stadtnetzwerk sind, sondern ganz im Gegenteil, die kriegen ja oft zu hören, ja, bei euch wird es jetzt demnächst so, was hast du gesagt, so Fiensäle oder was weiß ich, so eine Art Worpswede in der Innenstadt und so. All diese Vorwürfe müssen die sich ja, oder haben die sich auch anhören müssen. Ja klar, ich meine, die Position ist ja sowohl als auch schwierig. Beim Frappant denke ich, kommt noch was dazu, vielleicht einfach mehr so von der ästhetischen Wahrnehmung diskutiert, dass das ja so gesehen, wenn man mal versucht, so eine Distanz zu einzunehmen, sozusagen noch so ein Projekt der Moderne ist, also ein Projekt der Moderne von seiner Ästhetik, von seiner Bauweise und gar nicht mal das Schlechteste. Also viele haben ja, also der inklusive der Oberstadtbaudirektor wollten ja gerne eine Bombe da reinwerfen, um das irgendwie als hässlichstes Gebäude der Stadt Hamburg in die Luft zu sprengen. Und da sehe ich irgendwie auch so eine Dimension, vielleicht ein bisschen weit gedacht, dass damit eben auch so die Idee von Moderne, die ja auch eine politische, philosophische ist, dass die auch irgendwie sozusagen als Feindbild entsorgt werden kann. Wir haben ja mittlerweile zumindest auf künstlerisch, philosophisch, architektonischer Ebene das ausgerufene Zeitalter der Postmoderne, wobei die Postmoderne, naja, was sagt sie eigentlich? Alles ist möglich und nichts ist wirklich oder was sagt sie? Das ist mir nicht so ganz klar. Also das sehe ich so als inhaltliches Thema, was damit irgendwie auch reinspielt und was, glaube ich, auch die Unterstützung des Frappant im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung der IKEA-Ansiedlung so schwierig macht. Ja, aber ist das die Frage? Nicht? Ist das denen überhaupt bewusst, also den Stadtplanern? Also einmal ja diese viel neue Architektur, die wir kennen in der Hafencity, dann die moderne nicht mit einzubeziehen als Gebäude. Das, man kann nicht sagen, dass das hässlich ist, also wenn man sich richtig anguckt. Das ist verwahrlost. Nicht? Aber während dann dazwischen diese schönen Häuser, diese ganz alten, da denen können die meisten Menschen noch was abgewinnen. Das erinnert an am Rodenburg ob der Tauber oder so. Es ist ja nicht nur dieses Armutsviertel, sondern es ist einfach aus so einem anderen Blick interessant. Ja, klar. Das sind ganz klare, klassische denkmalpflegerische Themen. Also ja, sowohl die materielle Substanz als auch die Geschichten, die an dem Gebäude dranhaften. Das sind wirklich klassische Themen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Da gehört die Moderne natürlich dazu. Erst recht, also Anfang der 70er Jahre, wo das an der Klimax einer bestimmten Philosophie war, wo das Sinnbild, wie man zu bauen hat, war, wo es ästhetisch gefeiert wurde, europaweit in den Zeitschriften aufgetaucht ist. Das sind wirklich große Themen, die wir wieder hier in diesem Fall viel zu wenig haben thematisieren können. Also da kommt auch diese Enttäuschung her, die ich von den Fachleuten versäumt habe. Und das sind, also man kann die sehr wohl irgendwie vergleichen. Das ist sehr spannend, also die beiden Quartiere zu vergleichen. Und anhand des Vergleichs auch zu merken, dass da also intellektuelle Substanz fehlt für mich. Also diese Auseinandersetzung mit den Geschichten, wie symbolhaft dieses Gebäude nicht nur in seiner Monumentalität, also in dieser Bauform, in der Größe ist, sondern auch in den Geschichten, die damit verbunden wurden, mit den Träumen, die du, Christoph, angesprochen hast, die werden ausgelöscht damit. Und da kommt aber konzeptuell, also stadtplanerisch, architektonisch und auch ökonomisch, kommt genau das Gleiche da wieder hin. Das ja, fast. Also eigentlich nicht das Gleiche, sondern es kommt ja eher Junk Space hin. Noch monofunktionaler, ja, es kommt eben nicht dieses hybride Gebäude dahin und so. Genau, ich finde, es kommt dort sozusagen, das ist sozusagen dann das Produkt der Image City, dass die halt Landmark-Gebäude wie die Elbphilharmonie an bestimmten exponierten Stellen baut und an anderen Orten überlässt sie sozusagen das Zentrum eines Bezirks so einer Junk-Space-Ästhetik, wo also einfach Raum so zweckmäßig errichtet wird und dann auch genauso in 10 Jahren wieder abgeräumt werden kann, weil er ja sowieso bloß funktional für den Umschlag von Möbeln da war, sozusagen. Das ist schon echter Armutszeug. Ja, aber warum gibt es keinen Architekten in unserer Stadt, der das mal versucht hat? Ich wollte eben einführen, es gab einen Artikel, der war in der Psychologie Heute, erschienen, glaube ich, im Mai oder auch direkt zum Zeitpunkt oder kurz nach der Besetzung des Gängeviertels, von einem Professor aus Zürich, aus Leipzig, ein Architekturprofessor, der aber eben auch philosophisch arbeitet, der sich eben ganz explizit mit diesen Formen der Wahrnehmung, wie nimmt Mensch seine Umwelt wahr, beschäftigt, eben aus dem Sichtwinkel der Architektur, aber eben auch der Philosophie. Und der attestierte eben den kleinteiligen, fraktalen Formen, wie man sie eben zum Beispiel im Gängeviertel findet, eine größere Affinität des Menschen. Sprich, man fühlt sich dort eher angenommen, es ist kleinteiliger, man fühlt sich besser zurecht, es ist überschaubarer, es sind noch relativ natürliche Werkmittel verwandt worden, wohingegen er dann im gleichen Artikel witzigerweise eigentlich gegen das Frappant gewettert hat, gegen die Waschbetonarchitektur. Diese glatte, schnelle Architektur, an der das Auge sozusagen auch nicht verweilen kann. Das heißt, es lädt ja auch das gesamte Umfeld, lädt ja nicht zum Verweilen ein. Es ist ja, nicht zuletzt gab es ja eben dann auch, nachdem eben diese Art von Konsumarchitektur nicht funktioniert hat, dieses Schimpfwort der Konsumrennbahn, ja, also der Einkaufsstraßen, die ja zu der Zeit dann überall in Europa und in Deutschland entstanden. Das Konzept heute viel schlimmer. Das Konzept funktionierte eben leider damals nicht, und das ist nach wie vor. Nur wird es heutzutage eben erkannt und hier und da mit Glück aufgebrochen, aber wirklich funktioniert es nicht. Aber ich meine, so kleine Intervention von mir. Mal wieder, es sieht ja manchmal für Außenstehende oder für euch irgendwie so aus, dass ich da meine hervorgehobene Position ausnutzen will. Nein. Stattdessen will ich natürlich auch meine Meinung einbringen, aber das möchte ich auch gerade in dem Zusammenhang. Es ist ja auch so, dass es eigentlich drei Gebäude gibt. Das wird immer irgendwie vergessen. Drei Gebäude an der Großen Bergstraße. Einmal das Frappant, dann das Forum und dann das Gräbegebäude. Das Gräbegebäude wurde nie diskutiert, obwohl es ja ästhetisch bestimmt nicht gerade irgendwelchen Ansprüchen entspricht. Es steht da klotzmäßig vorne dran und ist aber in Privathand und naja, ist gut anscheinend einigermaßen belegt mit Call-Shops oder was da alles drin ist, Call-Sendern und naja, es ist in Privathand und unten ist Netto drin, die jetzt in Konkurrenz treten zu ihrem Geschäftspartner Edeka, so what, also es geht da weiter voran und ich meine, das Problem auch bei der Psychologie heute ist natürlich immer, dass der Mensch, welchen Mensch meint derjenige dort? Also mir ging das nicht so, es hat eine Zeit lang gedauert, das zum einen und zum anderen dann eben das, die Frage, ist es denn wirklich so gewesen, dass das Frappant-Gebäude nicht angenommen wurde? Also meine Erinnerung ist, wir sind 2000 dorthin gezogen in die Gegend, da war Karstadt da noch. Das Gebäude macht den schlechten Eindruck, klar, weil das Gebäude nicht irgendwie gepflegt wurde von dem Eigentümer. Warum auch immer, das kann Immotrading uns, ja, würden Sie wahrscheinlich nicht sagen, aber könnten Sie sagen. Und Karstadt hat geboomt, davor gab es Pavillons, da war eigentlich pausenlos was los und das Geschäft hat gebrummt. Dann, Ich finde, das ist gar nicht so das Problem. Also was dort quasi von stadtpolitischer Seite diagnostiziert wurde, war im Grunde genommen gar nicht ein ästhetisches, ein architektonisches oder sonst wie ein Akzeptanzproblem, sondern eher das Problem, das steht schon in einer GEWOS-Studie von der BSU 2004 in Auftrag gegeben, dass es im Stadtteil einen Kaufkraftmangel gibt. Das heißt sozusagen, dieses ehemalige Boomgebäude, wo man aus den Elbvororten nach Altona gefahren ist, um dort flanieren und einkaufen zu gehen, wird dann über die Jahre zu so einem Ort, wo sich dann eher Nischenökonomie und dann später Künstler und so weiter rumtreiben, wo dann irgendwie Billigfriseure sind, Billigläden und so weiter, die eine andere Klientel bedienen, die dort eben aber auch lebt. Und das, in dem Sinne ist das Gebäude ja total angenommen worden. Das ist ja auch heute noch so, dass die Große Bergstraße ein Ort ist, wo ganz viele Leute flanieren, Kaffee trinken, einkaufen gehen, den Ort öffentlich nutzen, die du sonst in der westlichen inneren Stadt kaum mehr siehst. Die ganzen Kopftuchträgerinnen, die alten Leute, die Hartz-IV-Empfänger etc. Das ist aber sozusagen, das wird mit so einer Niedergangsrhetorik übertüncht und weggeschoben. Und das soll man jetzt irgendwie für problematisch halten. Also das finde ich sozusagen den zentralen Punkt daran. Dass das dann hinter der Kulisse eines einigermaßen verwahrlosten Gebäudes geschieht, ist vielleicht nicht zufällig, weil klar, das ist sozusagen an der Stelle wohnt dann einfach ein bestimmtes Milieu, aber das ist eben auch Teil von der Stadt und in anderen Ländern sowieso gar kein Problem. Also mir fällt es aus Lateinamerika ein, da gibt es überall zu verschiedenen Boomzeiten, Erdölbooms oder sonst wie gigantisch aufgerichteten Mittelstandsquartiere, Shoppingcenter aus den 70er Jahren, die dann irgendwann besiedelt werden von so einer Nischenökonomie, wo dann natürlich auch zum Teil viel Leerstand ist, die aber dann irgendwie eben angeeignet werden von der Stadt, so wie das Kolosseum in Rom eben irgendwann bebaut wurde, als dort nicht mehr Brot und Spiele stattgefunden haben. Das sind eben urbane Prozesse, die stattfinden. Also ich würde da insofern einfach nur noch mal so intervenieren wollen. Ich finde, das geht mir schon seit Jahren so bei der Diskussion um die Große Bergstraße und um die neue Große Bergstraße so. Also die Große Bergstraße selber, der Endpunkt des Einkaufsviertels ist tatsächlich dieses Frappant-Gebäude. Und das steht seit 1986 zu großen Teilen komplett leer. Das habt ihr ja selber auch erlebt, wie ihr da reingegangen seid. Müsste es ja aber nicht. Steht es aber, weil es war auch nie als Einkaufszentrum geplant. Ja, also Karstadt ist ja auch deswegen rausgegangen, weil ihnen das als Kaufhaus dann letztendlich aus betriebswirtschaftlichen Gründen doch zu klein war. Sie wären da eigentlich schon ganz gerne Anfang der 90er Jahre rausgegangen, aber dann hätten sie zu viel bezahlen müssen. Und das, was man als Einkaufszentrum in den 50er, 60er Jahren immer definiert hat, also für den überregionalen Bedarf, das ist tatsächlich die neu gebaute, die sogenannte neue Große Bergstraße. Das war das Einkaufszentrum, der Ersatz für die komplett zerstörte Altonaer Innenstadt, der Ersatz für das Einkaufszentrum, was vorher in der Königstraße war. Und an zwei anderen Stellen noch, das war das Einkaufszentrum für den überregionalen Bedarf. Und da sind die Leute aus dem Westen auch tatsächlich hingefahren, aus Blankenese, aus Harburg und wo die überall herkamen. Und die sind in die neue Große Bergstraße gefahren. Und dann war Ende der Fahnenstange. Das war auch nie anders geplant. Die Planungen in den 60er Jahren sahen dann tatsächlich vor, dass für den unmittelbaren Bedarf der Bewohner dann die Große Bergstraße gedacht war. Sie war ja als Fußgängerzone angelegt, auch ganz bewusst angelegt als Fußgängerzone, weil man komplett den Autoverkehr raushalten wollte. Also diese funktionale Trennung nach dem Athener Modell oder so, habe ich mal irgendwie gelesen, ich bin kein Stadtplaner, aber also dass man die Autos dann nur noch an Magistralen so vorbeiführt, 600 Meter Grünfläche dazwischen und der Rest geht zu Fuß. Ne? Und die Leute kommen vom Bahnhof, gehen zu Fuß, landen gar nicht im Einkaufszentrum, sondern gehen da direkt durch und holen dafür ihren täglichen Bedarf die Sachen ab. So, und das hat auch vielleicht noch bis Mitte der 80er Jahre einigermaßen funktioniert. Aber seitdem funktioniert es nicht. Aber es ist nur überlagert worden von dieser elendigen Diskussion, finde ich jedenfalls. Also ich wohne da seit 86, von dieser elendigen Diskussion, das Einkaufszentrum funktioniert nicht. Das ist ein absoluter Quatsch. Das hat nicht funktioniert, das konnte ja auch gar nicht funktionieren, weil Mitte der 70er Jahre ist dasselbe Einkaufszentrum gebaut worden und dann hat man die Innenstadt ausgebaut, deswegen hat die neue Große Bergstraße nie so richtig funktioniert. Dann hat man die Pavillons abgerissen, da war da große Fläche und in der politischen Diskussion spielt es deswegen keine Rolle, weil man bereits im Jahre 2003 einen neuen Bebauungsplan entwickelt hat und der steht auch.